kein Himmel und die Sonne kommt hinter Wolken raus, ist hinter Wolken fassbar. Mein Blick schweift weit hinter diese Wolkenkratzer. Ich atme ein, atme Smog aus, ich bin Boss auch außerhalb von deinem Block aus und brauch kein Budget und International Producer. Ich bau Beats am Computer, bin im Studio. Ich geb kein Fick wie Ludacris. Nein, ich geb kein Fick seit dem ersten Schuljahr. Mein Führerschein ist weg, 2,4 Promille. Warum soll ich Vorbild sein, wenn ich mal dieser will? Doch ich chill, selten muss Reserven wieder füllen. Wenn ich entspannen will, schau ich halt nen Videofilm. Diese Welt ist lieblos ill, aber einfach nice. Ich mach den Kopf zu, Kragen hoch und einfach rein. Und ich sag mal so, rap bitte anderswo. Wenn ich komm, reißt der Beton auf dein Kammerfloor. Und der halbe Mond färbt sich metallisch rot. Meine Zeit 08, Rap-Boss, Pharao. Und ich sag mal so, rap bitte anderswo. Wenn ich komm, reißt der Beton auf dein Kammerfloor. Und der halbe Mond färbt sich metallisch rot. Meine Zeit 08, Rap-Boss, Pharao. Und ich muss neu sein, ehrlich sein, will's anpacken. Ich kann den Leuten nicht mehr sagen, was sie falsch machen. Man muss sich selber helfen, das kann ich nur ein Mensch. Ich weiß es selber nicht, Mann, ich bin auch nur ein Mensch. Der coolste, den du kennst, diese Art, sehr hartes Saat, es ist kalt. Ich lauf mit Fliegerjacke durch die Stadt. Dieser Falk hatte als Kind schon den Traum. Ey, du machst ein Album, mach dein Ding und bring's raus. Ich lauf fett durch die Stadt. Erst wenn ich 6 Mille hab, setz ich mich ab. Und du hast als Zukunft nur Aushilfe, Kassi. FALNs ab, der Aufstand der Hartz-IVler. Und ich geb alles rein, seid in der frühen West. Die ihr alles hier seid, Energie ihr seid. Beeindruckt vom Beat, live from the streets. Es ist FAL 07, Bleifußmusik, let's go. Und ich sag mal so, rap bitte anderswo. Wenn ich komm, reißt der Beton auf dein Kammerflow. Und der halbe Mond färbt sich metallisch rot. Meine Zeit 08, Rap-Boss, Pharao. Und ich sag mal so, rap bitte anderswo. Wenn ich komm, reißt der Beton auf dein Kammerflow. Und der halbe Mond färbt sich metallisch rot. Meine Zeit 08, Rap-Boss, Pharao. Yeah, Killer Shit Volume 1, FALK auf diesem Killer Beat, Baby. Ihr kennt den Scheiß, yeah, Svelbach 08, 07, 09, 012, yeah, 0711 mit dem ultimativen Skills, ey, was los? Und ich sag mal so, rap bitte anderswo. Wenn ich komm, reißt der Beton auf dein Kammerfloor. Und der halbe Mond färbt sich metallisch rot. Meine Zeit 08, Rap-Boss-Pharao.